vier grüne Ampeln und ein Nachbarn, der die mag. Und dass dein Chef sagt freilich, mach ich blau bis Donnerstag. Ich wünsch dir, dass die Rosen bei dir im Garten blühen und dass die alle deine Freund nie aus den Augen verlieren. Das wünsch ich dir und noch viel mehr, weil wenn's dir gut geht, das freut mich sehr. Das wünsch ich dir für jeden Tag, ganz einfach so und weil ich dich mag. Ich wünsch dir, dass die Sonne scheint und dass dein Konto stimmt und dass dir nichts und niemand deine gute Laune nimmt. Dass deine Träume wahr werden und der Doktor sagt okay und dass du drin im Herzen warst, das Leben ist wunderschön. Das wünsch ich dir und noch viel mehr, weil wenn's dir gut geht, das freut mich sehr. Das wünsch ich dir für jeden Tag, ganz einfach so und weil ich dich mag. Ich wünsch dir frohe Stunden, die dein Herzschlag dirigieren, dass deine Freund vom Fußballclub nicht noch einmal verlieren. Und dass dein Auto anspringt, überall und jederzeit. Und dass du sagst, das größte Glück ist die Zufriedenheit. Das wünsch ich dir und noch viel mehr, weil was da gut geht, das freut mich sehr. Das wünsch ich dir für jeden Tag, ganz einfach so und weil ich dich mag. Das wünsch ich dir und noch viel mehr, weil wenn's dir gut geht, das freut mich sehr. Das wünsch ich dir für jeden Tag, ganz einfach so und weil ich